أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Im Namen des Barmherzigen und Gnädigen Gottes. Lob sei Gott, dem Herrn der Welten, dem Barmherzigen und Gnädigen, der am Tag des Gerichts regiert. Leonora. Feature von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volkmar Kabisch. Kapitel 1. Ein Mädchen verschwindet. Hallo Papa, ja, ich versuche euch jetzt ein Sprachnemo zu schicken. Also mir geht's sehr, sehr, sehr, sehr gut. Wir haben hier eine große Wohnung, sehr groß. Wir haben hier auch keine Sofas, so wie in Deutschland. Wir haben hier so, wie so Kissen, so Sitzecken. Ich kann euch ein paar Fotos schicken und ich schicke euch auch Fotos von meinem Geschenk von ihm. Ich habe Gold bekommen. Als wir gemerkt haben, dass er weg war, ohne zu wissen wo, das musst du dir so vorstellen, das ist so ein richtiges Scheißgefühl. Das ist so, als wenn dir einer so einen Ring um die Brust macht, der so richtig die Luft rausdrückt. Das kann man ganz schlecht beschreiben. Das ist so, du fühlst dich so elend und du hast so, da ist irgendwas. Irgendwas ist ja richtig vollkommen in die Hose gegangen. Hier ist irgendeine riesengroße Scheiße gerade im Gang, ja? Eine solche Geschichte habe ich noch nie erzählt. Seit 10 Jahren arbeite ich als Journalistin, seit 3 Jahren für NDR Info. Ich recherchiere, fasse zusammen, bringe auf den Punkt und dann veröffentliche ich. Manchmal einen politischen Streit, manchmal einen Skandal, manchmal ein Schicksal. Doch diese Geschichte ist anders für mich. Sie handelt von Mike Messing, einem Bäcker aus einem 200-Seelendorf in Sachsen-Anhalt und seiner Tochter Leonora. Ich erzähle die Geschichte in der Ich-Form, obwohl ich eigentlich keine Freundin davon bin. Das lenkt nach meinem Geschmack häufig zu sehr vom eigentlichen Thema ab. In diesem Fall finde ich aber, hilft es. Denn so kann ich immer wieder einen Schritt zurücktreten. Abstand nehmen von Mike und Leonora, aber auch von meinen Kollegen Volkmar Kabisch und Britta von der Heide. Sie haben die Geschichte jahrelang recherchiert und schneiden dazu gerade ihren Film. Was sofort in unseren Kopf kam, war, oh krass, das ist, glaube ich, gerade eine Ausreisewelle von jungen Frauen, die sich alleine, also ohne bereits verheiratet zu sein und 7 Kinder zu haben, aufmachen zum Islamischen Staat. März 2015. Leonora ist weg. Seit Tagen verschwunden. Mike Messing, ihr Vater, ist dabei, als Polizisten Leonoras Zimmer durchsuchen, nach Hinweisen darauf, wo sie sein könnte. Vor einer Woche hat Leo, wie Leonora von Freunden genannt wird, hier das letzte Mal übernachtet. Ich bin nächsten früh von der Arbeit gekommen und da habe ich noch ihre Fußspuren im Schnee gesehen und die von den Rollen von dem Koffer. Sie hat uns ja diese Geschichte aufgetischt, dass sie in der Schule eine Aufführung haben und dafür brauchst du den Koffer. Mike ruft Leonoras Mutter an, doch da ist sie nicht. Auch ihre Freundin Emine, die in Wirklichkeit anders heißt, hat keine Ahnung, wo Leonora sein könnte. Als es abends immer noch kein Zeichen von ihr gibt, geht Mike zur Polizei. Zur gleichen Zeit meldet sich eine fremde Nummer auf Emines Handy. Es ist Leonora. Leo, ich raste hier noch aus. Sag mir, wo du bist. Was machst du für Sachen? Mir geht's schlecht. Ich möchte den Islam richtig praktizieren und das geht zu Hause momentan nicht. Deswegen bin ich über das Wochenende weg. Sag mir doch wenigstens, wo du bist. Mann, Leo, du weißt, du kannst jederzeit zu mir. Ich vertraue dir jetzt zu 100%. Du kannst mir vertrauen zu 1.000.000%. Wirklich? Egal was ist und egal wo ich bin? Was ist los? Was ist passiert? Ich bin nicht in Deutschland, sondern in der Türkei. Ist das dein Ernst? Was machst du da? Bist du verrückt? Ich bin in einem Hotel mit anderen. Alhamdulillah, dass ich dich habe. Wirklich. Ich habe ja keinen Streit mit meinen Eltern. Alles läuft gut. Aber ich will anders leben. Ich muss mich total verstellen. Ich führe voll das Doppelleben. Hast du dich bei deinem Papa gemeldet? Er denkt, ich bin bei meiner Mutter. Nein. Weißt du, wo er gerade ist? Er sitzt bei der Polizei. Wirklich? Ich habe ihn gerade angerufen. Er leidet total. Ich will nicht, dass er leidet. Es tut mir alles so leid. Emine erzählt Mike, was seine Tochter ihr geschrieben hat. Türkei, Islam, Doppelleben. Noch vor ein paar Wochen hüpfte Leonora als Funkenmariechen über die Bühne. Hallo meine Lieben, willkommen bei meinem neuen Video. Heute habe ich für euch meine März-Favoriten im Bereich Kosmetik, also Beauty. Und so klingt Leonora auf ihrem YouTube-Kanal. Okay, mein erster Favorit ist diese Bodylotion hier. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Marke hier oben ausspricht. Ihr Vater Mike ist Bäcker, mit eigenen Geschäften und Angestellten. Er und Leonoras Mutter leben schon lange getrennt. Die Wochenenden verbringt Leonora öfter bei ihrer Mutter. Sonst lebt sie bei Mike. Tagebucheintrag im April 2014. Liebes Tagebuch, mittlerweile ist wirklich alles anders. Früher habe ich hier geschrieben, ich sei in der Pubertät, haha. Jetzt bin ich wirklich in der Pubertät. Was ich früher mit meinen kindischen Gefühlen getrieben habe, ist mir heute peinlich. Mittlerweile bin ich Muslima. Allahu Akbar, Allah ist groß. Das gibt meinem Leben vollen Sinn. Leonora lernt mehr und mehr über den Islam. Im Internet und bei ihrer Freundin Emine. Sie ist Muslima. Ihre Eltern sind Kurden, stammen aus der Türkei. Leonora lernt, was für Emine Alltag ist. Beten, essen, nach dem Koran leben. Sie erlebt das dichte Familienleben bei Emine zu Hause. Aus Leonora wird im Netz Mariam. Sie beginnt im Netz Kontakte zu pflegen, die einen viel radikaleren Islam verkünden, als sie es von ihrer Freundin Emine kennt. Als Mariam erschafft sich Leonora eine neue Identität. Sie will dazugehören, hat einen Facebook-Account, auf dessen Foto sie ein schwarzes Kopftuch und einen Gesichtsschleier, einen Niqab, trägt. Subhanallah, es hat sich wieder viel verändert. Tagebucheintrag vom Januar 2015. Ich möchte nach Syrien, inshallah. Allah hat mir in den letzten Wochen so viel Kraft und so weiter gegeben, dass ich endlich etwas zurückgeben muss, um meine Dankbarkeit zu zeigen. Wir haben 200 Einwohner. Die nächste Moschee ist 60 Kilometer weg, Luftlinie. Also du bist dicke 2 Stunden unterwegs. Da gibt es keinerlei Berührungspunkte, keine Kontakte. In der Schule war alles völlig normal. Auch muslimische Mädels, die waren ja auch bei uns zu Hause zu Gast, auch die, alles easy. Das sagt Mike auf einem Elterntreffen von Hayat. So nennt sich diese Beratungsstelle für Deradikalisierung. Also was mir halt viel geholfen hat, waren halt diese Mails, wo immer geschrieben wurde, ja, wir haben früher das und das gemacht, Mensch, es war auch wunderschön und so. Das waren kleine Mails, aber... Die Menschen, die sich hier treffen, haben Söhne, Töchter, Brüder oder Partner, die sich islamistischen Gruppen angeschlossen haben oder auf dem Weg dahin sind. Als wir von dem Fall gehört haben, da waren wir ja gerade unterwegs mit einem anderen Fall, ein bisschen ähnlich gelagert, auch sehr jung. Das ist mein Kollege Volkmar Kabisch. Wenn man viel in dieser Region ist, dann bekommt man natürlich immer nur diesen Außenblick. Man sieht irgendwie Truppenbewegungen, man sieht, wer wo was erobert, aber man sieht natürlich nie diesen Innenblick, außer natürlich aus der Propaganda. Und Leos Fall, aber auch zig andere Fälle, kommunizieren natürlich deutlich ehrlicher mit ihren Familien. Volkmar hat damals schon viel zu den Konflikten im Nahen und Mittleren Osten und auch zum Islamischen Staat recherchiert. Damals, 2015, plant er einen Film über junge Deutsche, die sich dem IS anschließen. Leonora ist zu dem Zeitpunkt schon längst in Syrien. Mehr als 3000 Kilometer entfernt sitzt Mike in Leonoras Zimmer. Während Polizisten Leonoras Schulhefte durchblättern und Kleidungsstücke durchsuchen. Genau in diesem Moment bekommt Mike eine Nachricht auf seinem Handy. Und ich gucke auf das Display und denke so, nee, das ist doch jetzt nicht wirklich wahr. Hallo, mein Name ist Nihat Abu Yassir. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ihrer Tochter geht es gut, Gott sei Dank. Sie ist Alhamdulillah angekommen in Daulatul Khilafa. Ihre Tochter ist inshallah in guten Händen. Geht es ihr wirklich gut? Und wo ist sie? Kann ich mit ihr sprechen? Ihr geht es sehr gut. Sie ist im Islamischen Staat. Gerade nein. Ich habe aufgelegt und habe zu den LKA-Mann gesagt, das ist ein Ossi. Hundertprozentig. Ja, vom Dialekt her. Er hat sich als Nihat Abu Yassir vorgestellt. Auf seinem Profilfoto bei WhatsApp steht ein Mann mit Sturmhaube vor einer IS-Flagge. Hallo Papa, ja, ich versuche euch jetzt einen Sprachnemo zu schicken. Also mir geht's sehr gut. Wir haben hier eine große Wohnung. Sehr groß. Wie sind denn deine Pläne? Willst du heiraten? Ich habe schon geheiratet. Er hat dich angerufen. Er ist Deutscher, konvertiert. Martin Lemke. Er nennt sich Nihat. Leonora Messing lebt ab jetzt als Drittfrau von Nihat Abu Yazir in Raqqa, Syrien. Er soll einer der gefährlichsten deutschen IS-Anhänger sein. Ich kannte keinen, der zig Wohnungen in Raqqa hat. Es gibt so einzelne Personen, die es geschafft haben, in der Organisation aufzusteigen. Und Martin Lemke ist einer davon. Dieser massive, wirklich alles zerstörende Vertrauensbruch, das ist ein so schlimmes Gefühl. Du bist so alleine, so hilflos und bist so jeglicher Illusion und beraubt. Dein eines Kind geht lieber zu Terroristen, als bei dir zu sein. Und finde es auch noch cool. Mein Kollege Volkmar Kabisch wird von Mike Messing in diesem Moment zu einem Anker. Schon die allererste Nachricht oder die ersten Nachrichten von dem Nihat hießen ja, sie ist angekommen in Daulatul Khilafa. Da sitzt Mike Messing natürlich da und weiß überhaupt nicht, was Daulatul Khilafa sein soll. Also der Kalifatstaat übersetzt. Mike leitet Leonoras Nachrichten an Volkmar weiter und hat mit dem Journalisten von da an so etwas wie einen Begleiter. Vielleicht war beiden anfangs gar nicht so klar, wie stark sie sich aneinander binden. Kapitel 2: Die Sklavin. Also, Nihat, bist du nach Hause gekommen? Nö, oder noch was? Meinte auf einmal so, ja, ich habe jetzt eine Sklavin gekauft. Ich so, was? Ich dachte, er macht Spaß. Und dann sagte, nee, ich habe eine Sklavin gekauft, weil die hat vor einem Kumpel von ihm gehört. Und er geht jetzt aber kämpfen. Und er kann ja nicht alleine zu Hause lassen. Und er hat gesagt, da habe ich die gekauft für $800. Ich dachte mir so, $800, das ist nichts. Ich meine, das ist ein Mensch. Wie kann man einen Mensch so verkaufen, allgemein verkaufen? Und ich habe gesagt, wie alt ist sie, wo kommt sie her? Und so, also, sie ist Kurdin, sie ist Jesidin, sie ist 30, sie hat 2 Kinder. Ich bin so geschockt, ja. Und ich weiß nicht warum, ich will irgendwie das Beste für sie machen. Ich will sie, keine Ahnung, dass es ihr wenigstens mal ein paar Tage gut geht. Es tut mir so leid, mein Gott. Ihr Name ist Lamia. Ihre 2 kleinen Kinder sind bei ihr. Lamia ist eine von schätzungsweise 10.000 jesidischen Frauen aus dem Nordirak, die von IS-Männern versklavt wurden. Ich meine, Jesidin hin oder her. Ich weiß, sie betet Shaitanan und sie denken, ihr Gott ist in einem Salat. Aber ich meine, guck mal, sie kommt von einem Dorf aus dem Irak. Und dort gab es nur Jesiden. Woher soll sie denn was anderes kennen, Sunniten oder so? Guck mal, ich komme auch von Breitenbach. Ich hätte ohne euch auch nicht gewusst, was Islam ist. Man muss ihr das ja erst mal zeigen und beibringen und nicht so mit ihr umgehen, subhanallah. Und vielleicht wird Muslima. Und dann man kann sie freilassen. Ich will wirklich alles versuchen. Doch so schockierend Lamia und ihr Schicksal für Leonora gewesen sein mögen, es bleibt für sie ein Intermezzo. Als Emine sie fragt, was aus der Sklavin geworden ist, antwortet sie nur: Sie ist weg. Sie wurde getauscht gegen einen von hier, der bei Peschmerga in Gefangenschaft war. Dass das nicht stimmen kann, weiß Volkmar von seinen früheren Recherchen. Jesidinnen werden nicht ausgetauscht, sie werden freigekauft. Wir hatten für einen Weltspiegel in der ARD eine Geschichte gemacht über Freikäufer, die also für Familien, jesidische Familien, Sklavinnen und deren Kinder freikaufen vom IS und waren da ziemlich gut vernetzt. Und irgendwann bekamen wir die Nachricht, ja, einer der Freikäufer hat sie freigekauft und die Frau sei jetzt in einem Flüchtlingslager nahe der türkischen Grenze im Nordirak. Und da sind wir sofort hingefahren. Und wir fanden Lamia und die beiden Kinder in so einem typischen Flüchtlingszelt in diesen Lagern. Sie saß so auf dem Boden in der Ecke, hatte die Knie so angewinkelt und hat ihr Gesicht immer so in diesen Knien verborgen, wenn man so will. Sie schaute so hoch, sprach aber nicht wirklich. Und das war wirklich, wirklich große Scheiße. In den vergangenen Jahren, wo ich viel aus dieser Gegend berichtet habe und mit vielen Leuten gesprochen habe, mit vielen Kindern, mit Frauen, mit Männern. Da gab es ja viele, die traumatisiert waren von dem, was sie da erlebt haben. Merkst du eigentlich was von dem Krieg oder Bomben? Klar. Echt? war schon des Öfteren knapp für mich. Ich mach mich los. Oh nein. Viel Dua machen, inshallah. Beachte bei Luftangriffen Folgendes. Wenn dich ein Flieger auf freiem Feld erwischt, laufe niemals vor ihm weg, sondern immer auf ihn zu. Bei Luftangriffen meide große Plätze oder markante Gebäude. Mögliche Ziele sind immer viele Autos auf einem Haufen, Öl- und Treibstofflager, Häuser mit vielen Antennen, Kasernen, Gefängnisse, Verwaltungsgebäude und Materiallager und so weiter. Mensch, Papa, du kannst direkt eine Militärschule eröffnen. Okay, Maus. Ich fange jetzt an, Rasen zu mähen. Hab dich lieb. Knutsch. Mike, der bei der Bundeswehr in einem Panzergrenadierbataillon war, hält in Breitenbach den Alltag aufrecht. Während sich in Racka für Leonora lebensgefährliche Situationen und alltägliche Streitereien zwischen den jungen Frauen mischen. Boah, ich raste gleich richtig aus. Ich werde bekloppt hier. Shirin will mir ernsthaft unterstellen, ihre Unterwäsche zerschnitten zu haben. Wie verrückt ist das denn? Die haben sich alle gegen mich verschworen. Ich war in der Stadt und hier gibt es so einen berühmten Kreisverkehr. Und in dem Kreis stand so ein Käfig und da waren 5 Männer drin. Und ich dachte mir nur, oh Gott, nicht, dass die jetzt verbrannt werden. Und dann sagte mir eine, die haben nicht gefastet, deswegen müssen die jetzt immer von Morgengebet bis Abendgebet in der Sonne stehen. So krank, Alter. Wurden nicht umgebracht, aber die müssen das jetzt 5 Tage jeden Tag machen. Wie krank kann man nur sein? Gestern war so schrecklich, richtig viele Bomben. Über 12 Stück. Hatte so noch nie Angst. Habe mich nur noch an der Matratze festgekrallt. Es gab 3 Leute, mit denen sie schrieb. Das war einmal ihr Papa, ihre Mama und die beste Freundin. Da hat sie von Anfang an Klartext geschrieben. Und ihre Mama sagte dann irgendwann zu mir, die will nach Hause. Und dann habe ich sie explizit daraufhin gefragt, willst du wirklich nach Hause? Als ihr Vater sie das direkt fragt, ist Leonora erst schockiert, erzählt er. Dann antwortet sie mit ja. Das ist nicht ihr Land, das ist nicht ihr Krieg. Das ist auf keinen Fall ihr Zuhause. Das ist nämlich hier und wir sind ihre Familie. Wir kannten aus vorherigen Recherchen Leute im türkisch-syrischen Grenzgebiet, die dort aktiv waren als Schmuggler, als Schleuser, als Kriminelle. Und wir haben Mike davon erzählt, dass es Leute gibt, die das sozusagen professionell machen, die davon leben, Menschen aus Syrien in die Türkei zu schmuggeln. Mike hatte davon gehört, dass es Schmuggler gibt und dass es Schleuser gibt und so weiter, aber er hätte niemals diesen Kontakt herstellen können. Das wäre ohne unsere Hilfe tatsächlich nicht möglich gewesen. Und hast du damit nicht schon eine rote Linie überschritten als Journalist, ihm erstens so konkret diese Möglichkeit zu bieten und dann noch den Kontakt herzustellen? Das ist eine Diskussion, die wir damals ganz, ganz, ganz lang und ausgiebig diskutiert haben. Innerhalb unserer Redaktion und auch mit Leitungsfunktionen. Wie weit dürfen wir gehen? Weil es ja auf der einen Seite diese journalistische Distanziertheit gibt und wir sind nicht Teil eines Prozesses, sondern beobachten Prozesse. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch Menschen und da ist irgendwie eine 15-Jährige, also ein besonders junger Mensch, der diese Entscheidung getroffen hat und die nach allem, was wir zu dem Zeitpunkt wussten, ehrlich oder soweit nachvollziehbar ehrlich bereut. Und dann hat es auch eben diese humanitäre Seite, wenn man so will. 18. Juli 2015, Flughafen Leipzig. Tagebucheintrag von Mike Messing. Ich nehme Abschied von meiner Frau. Mit Mühe kann ich die Tränen zurückhalten. Leo muss heim. Und dazu ist es nötig, dass ich fliege. Nach der Landung ging es durch riesige lange Gänge vom internationalen zum nationalen Airport. Ein unglaubliches Gewimmel von Menschen mit allen nur erdenklichen Hautfarben, Sprachen und den zum Teil skurrilsten Bekleidungen umgaben mich. Aus dem Menschengewühl fielen 2 Typen auf, die freudig winkend und eifrig mit der Kamera filmend auf mich zukamen. Gott sei Dank, nun bin ich nicht mehr allein, dachte ich. Das ist das Reisetagebuch von Mike für den ersten Trip seines Lebens in die Türkei. Die 2 Männer, die Mike erwähnt, sind Volkmar und ein anderer Kollege. Sie haben Mike Treffen mit Schleusern in der Türkei vermittelt. Kapitel 3: Hoffnung und Zweifel. Das heißt, Mike aus Breitenbach mit knapp 200 Einwohnern sitzt im Hotel mit 2 Typen von Al-Qaida. Und trinkt dort Tee und raucht 100 Zigaretten. Das war schon, boah, da habe ich mir gesagt, das glaubte kein Mensch. Ja. Und es sind wirklich schlimme Buben, aber ich will das Kind wieder haben. Und wenn ich im Nachgang dafür belangt werde, weil ich halt Geld an eine terroristische Vereinigung gegeben habe, mit Freuden gehe ich dann in den Knast. Hauptsache, ich habe das Kind wieder. Einen Treffpunkt für Leonora und die Schleuse auszumachen, ist kompliziert. Sie sprechen nur Arabisch. Darum läuft die Kommunikation immer über Abu Ismail, den Mann, den Mike in der Türkei getroffen hat. Ich bin jeden Tag 17 Uhr im Net, Café Marcelia. Manchmal 10 Minuten später. Der Plan? Eine Frau kommt dich im Café abholen. Mit der musst du in eine andere Straße, wo das Auto steht, laufen. In deiner Straße ist zu viel Sicherheitspersonal. Alles klar? Morgen 14 Uhr weiß ich Bescheid. Keine Lust, Papa. Immer wird mir ein anderer Tag gesagt. Wann können wir denn einen neuen Versuch starten? Morgen oder Montag? Und immer wieder und wieder und immer macht ihr mir Hoffnung. Papa, was soll ich machen, wenn sie in 3 Tagen nicht da ist? Warum bist du nicht mitgegangen? Wo mitgegangen? Am Dienstag haben dich die Schmuggler angesprochen. Nein, gar nicht. Hä? Du bist nicht mitgegangen. Mich hat hier niemand angesprochen. Na, hallo? Komisch. Ich weiß ja wohl, wenn mich ein Mann anredet. Und ich hätte doch das Passwort gehört, aber mich hat niemand angeredet. Hast du Angst vor der Flucht? Du darfst mich niemals belügen. Also, das geht mir jetzt zu weit. Ihr denkt doch nicht wirklich, dass ich nicht mitgehen würde. Ein neuer Fluchtversuch. Nach 10, 15 Anläufen. Diesmal soll der Schleuser sie direkt im Internetcafé abholen. Doch Leonora ist zum vereinbarten Zeitpunkt nicht online. Mit viel Verspätung meldet sie sich und Mike beschreibt ihr sofort den Schleuser, einen Mann in weißem T-Shirt. Papa, ich gehe jetzt, ist das Letzte, was Mike an dem Tag von Leonora hört. Dann tagelang nichts, keine Nachricht. Okay, ich habe eine frohe Botschaft für Sie. Der Versuch, ihre Tochter zu holen, ist erfolgreich gescheitert. Möge Allah sie recht leiten oder sie alle vernichten. Amen. Sie wissen nicht, gegen wen sie kämpfen. Ein paar Tage herrscht Funkstille zwischen Raqqa und Breitenbach. Na, Gott sei Dank haben wir kein Züchtigungs- oder Hinrichtungsvideo bekommen. Ja. Und jeder Tag, der mehr verstrich, hat so ein bisschen Hoffnung in mir aufgebaut, weil ich denke, wenn sowas dort publik wird, dann wird nicht lange gefackelt. Da gibt es keinen langen Gerichtsprozess, dann wird ganz einfach sofort gehandelt. Ihre Tochter wurde gestern Nacht durch einen Bombenangriff von Flugzeugen in der Stadt schwer verletzt und liegt im Koma. Ihr Mann, sein Sohn und seine erste Frau wurden dabei getötet. Ich bin die zweite Frau von Abu Yasser. Kümmere mich um Mariam und melde mich, wenn es etwas Neues gibt. Ihre Lage ist gerade nicht gut. Sie hat viele Verbrennungen und Teile von Steinen und Metall im Körper. Sie hat ein großes Metallstück im Kopf, was nicht entfernt werden kann. Martin Lemke, der Ehemann von Leonora, soll tot sein. Auch seine Erstfrau Shirin. Und Leonora schwer verletzt. Das schreibt Khadisha, die Zweitfrau von Lemke. Es wurde versucht, das Metallstück zu entfernen, aber durch die Schwere der vielen Verletzungen hat ihre Tochter Mariam es nicht geschafft. Sie ist vor wenigen Stunden gestorben. Alle bitten um Beweise für den Tod von Leonora, zum Beispiel ein Foto, lehnt Khadisha ab. Sie haben alles gegen Sie und Ihre Familie hier getan. Ich weiß nicht, ob es für Sie ein Spiel ist. Jeden Tag sterben hier viele Menschen durch Ihre Flugzeuge. Da habe ich im ersten Moment gedacht, das stimmt nicht. Das ist mit Sicherheit irgendeine Fake-Geschichte, um uns da irgendwie einen reinzuwürgen. Also da war so, dass auch die Mutter von Nihat eine ähnlich lautende Nachricht bekommen hat. Und wir wussten, dass die Mutter von Nihat ein relativ intaktes Kommunikationsverhältnis zu ihrem Sohn hatte. Da gab es jetzt keine großen Brüche, sie war an dieser Fluchtgeschichte nicht beteiligt. Also es gab einfach überhaupt keinen Grund, der für uns ersichtlich war. Warum sollte er seine Mutter anlügen und ihr auch eine falsche Todesnachricht schicken? Vorher hatte sich Volkmar mit anderen Experten und der Beratungsstelle Hayat abgestimmt, die Mike und seine Familie betreut. Sie alle meinen, Leonora ist höchstwahrscheinlich tot. Gemeinsam mit der Hayat-Beraterin und einem Kollegen überbringt Volkmar Mike diese Einschätzung. Im Garten steht ein kleiner Nussbaum, noch im Topf, bereit von Mike eingepflanzt zu werden. Und einfach auch einen Punkt zu schaffen, wo man auch mal hingehen kann und kann sagen, okay, das ist jetzt so, hier liegt sie symbolisch für uns. Wenn jemand das Bedürfnis hat, mal mit ihr zu reden oder wenn man einfach mal, ja, einfach sich mal irgendwann in den Schatten von dem Baum legt und im Geiste mit seinem Kind spricht. Und dann kommt plötzlich so eine Nachricht. Schnickelschnack. Hallo. Ich bin's. Ich lebe, egal was Sie sagen. Ich bin nicht gestorben oder liege in irgendeinem Koma. Ich habe nur Internetverbot. Sag meinen Eltern, dass die Leute, die sie bezahlt haben, heimlich mit IS zusammenarbeiten und mich verraten haben. Diese Nachricht bekommt Emine, Leonoras beste Freundin. Und dann sitzt du da und sagst so, Alter, was geht jetzt bitte ab? Du weißt gar nichts. Und jeder Tag, jede Stunde, jede Minute kann wieder irgendeine Nachricht bringen, die dich noch mehr verunsichert oder die dir vermeintlich in irgendeiner Form eine Sicherheit gibt. Es ist so, es ist nicht so. Am nächsten Tag ist es wieder komplett andersrum. Für Mike und die ganze Familie beginnen Tage zwischen Hoffnung und Zweifel. Um herauszufinden, ob es wirklich Leonora ist, die dort schreibt, stellen Emine und Mike sogenannte Proof-of-Life-Questions, also Fragen, die wirklich nur Leonora beantworten kann. Wir waren zusammen in Bielefeld auf der Bäckermesse. Nein, ich bin's wirklich. Dein Zimmer ist weiß mit lila Teppich und einem Fernseher. Riesenschrank und zwei Betten. Das Pferd von meinem Papa heißt Boston. Und nach mehrerem Hin und Her hat sie jedenfalls Teile dieser Fragen richtig beantwortet. Und dann war klar, alles fake. Kapitel 4. Ein Stein aus Raqqa. In Trumps Rede wird es auch um den Kampf gegen den Terrorismus gehen. Der neue US-Präsident setzt dabei auf Härte. IS-Kämpfer sollen nicht mehr vertrieben, sondern eingekreist werden. Ziel sei die Vernichtung der Terrormiliz. Ende 2016, Anfang 2017. Der Islamische Staat gerät immer stärker unter Druck. Leonora meldet sich immer seltener, manchmal mit solchen Nachrichten, an ihre Freundin Emine. Ich darf nicht mehr ins Internet. Ich soll alles löschen. Weil die eine Reportage über Nihat gemacht haben. Und jetzt will er aus Sicherheit kein Netz mehr, damit die uns nicht bomben. Weil die Amerikaner immer wieder hochrangige IS-Funktionäre gezielt liquidiert haben, gebombt, wie Leonora es nennt, fürchtet Lemke nach den Veröffentlichungen nun auch, Ziel eines solchen Angriffs zu werden. Anfang 2017 arbeitet Lemke beim IS-Geheimdienst in Raqqa. Ganz nach IS-Manier vergrößert er seine Familie immer weiter. Seine Erstfrau hat zwei Kinder, seine Zweitfrau eines und Leonora. Ich werde Opa? Ja. Oh Mann, Opa Mike. Bitte bete, dass das Kind gesund ist und ich keine Fehlgeburt habe. Sehr, sehr viele Frauen hier haben Fehlgeburt. Ich freue mich sehr. Ihr erstes Kind wird Leonora nicht mehr in Raqqa bekommen. Es gibt nun mehr Angriffe auf ein immer kleiner werdendes Gebiet, das die Terrormiliz kontrolliert. Volkmar berichtet in der Tagesschau über mehr und mehr Angriffe auf den IS. Hinzu kommt, inzwischen liegt ein großer Teil der Angriffsziele in Städten. Wohl auch deshalb hat es zuletzt viele Tote gegeben. Im Sommer 2017 erreicht Leonoras Freundin Emine diese Nachricht. Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin raus aus Raqqa, lebe jetzt auf Dorf Madan. Kann PKK-Flagge sehen, direkt nebenan. Mein Haus in Raqqa ist hin. 5 Bodenraketen auf einmal reingeflogen. Jede Bombe, die man im Fernsehen sieht, das kann genau die sein, die unser Kind verletzt oder sogar tötet. Ja. Andererseits sagt man sich, es muss einfach mal ein Ende haben. Es muss beendet werden. Und dieses Leid auch dort unten. Und am Ende haben sie alle, die dort unten leben, egal ob es gut oder böse sind, die haben alle Mutter und Vater. Brüder, Schwestern und die vielleicht auch gerade vorm Fernseher sitzen. Tja, auch auf die Gefahr hin, dass Leo dabei vielleicht getötet wird. Es muss was passieren und es geht nicht, indem man Honigbrötchen abwirft. Im September 2017 befreien kurdische Kämpfer die Altstadt von Raqqa. Volkmar kann einige von ihnen in die Stadt begleiten. Von hier aus organisierte der IS sein Herrschaftsgebiet, plante Anschläge in Europa. Von seiner Fahrt bringt Volkmar Mike einen Stein aus Raqqa mit. Das hatte der sich gewünscht, aus der Stadt, die ihm so viel Kummer bereitet hat. Leonora, ihr Mann Nihat und seine zwei anderen Frauen sind da schon längst nicht mehr in der Stadt. Sie sind geflohen in ein IS-Gebiet, das immer kleiner und kleiner wird. Es gab ja viele andere Deutsche, die sich beispielsweise in Raqqa während der Operation ergeben haben. Oder dann kurz danach ergeben haben. Und diesen, sagen wir mal, guten Moment, den hat sie verpasst. Monatelang herrscht Funkstille zwischen Syrien und Breitenbach. Im März 2018 schickt Leonora ein Lebenszeichen. Ich hatte viel an dich gedacht, Mama. Leider konntest du nicht bei meiner Entbindung dabei sein. Ausgerechnet an dem Tag war die Straße zerbombt worden. Also mussten wir Umweg fahren und dann war es zu spät. Meine Fruchtblase ist geplatzt. Ein paar Minuten später habe ich einfach allein im Auto entbunden. Die Kleine wurde sofort weggebracht. Im Krankenhaus ins Wärmebett mit Sauerstoff und so weiter. Sie war im guten Zustand. Gott sei Dank. Wieder reißt der Kontakt monatelang ab. Mir und der kleinen Habiba, bedeutet Liebling, geht es gut. Sie ist groß geworden. Viele sagen, dass sie aussieht wie ich. Hab sie unendlich doll lieb. Sie lacht immer. Der letzte Rückzugsort des IS wird durch die Angriffe der kurdischen Kämpfer und der internationalen Allianz kleiner und kleiner. Dann meldet sich Leonora im September 2018 aufgeregt per Telefon. Nihat, ihr Mann, sei vom IS-Geheimdienst wegen der Fluchtpläne verhaftet worden. Jetzt wolle sie allein mit der Zweitfrau Khadisha und den Kindern flüchten. Ein Schleuser sei bereits besorgt. Der Plan? Die Frauen und die Kinder werden nach Raqqa gebracht. Wenn sie dort sind, bringt Mike Geld zu einem Mittelsmann in die Türkei. Danach soll Leonora in die Türkei gebracht werden und dort bekommen die Schleuser dann eine zweite Geldrate. Hallo Papa, ich bin's Leo. Bist du online? Hallo, guten Morgen. Ich habe vielleicht eine Möglichkeit, heute loszufahren. Und dann kam auch keine Meldung mehr. Und da hast du dir so gedacht, okay, zumindest sind sie nicht in der Lage, sich zu melden. Könnte sein, dass sie tatsächlich unterwegs sind. Ja, und dann meldete sich dieser Schleuser des Vertrauens bei mir. Der Schleuser will auf einmal mehr Geld. Und das im Voraus. Bei der Zahlung der Gebühren werden sie bis zur Zahlung von Gebühren festgehalten. Ist das verständlich? Habe ich nicht, dass ich nicht geschmuggelt werde. Ich sagte, ich soll es dir sagen. Wie viel Geld wollen die Schmuggler? Ich möchte, Menschen in Deutschland geben Geld. Verwandelt sich in Zärtlichkeit. Die sein muss, schnell, um Frauen zu halten. Die Schleuser antworten mit Hilfe eines Übersetzungsprogramms. Wie viel Geld wollen die Schmuggler haben? $10,000. Auf keinen Fall. Ausgemacht sind $2,500 bei Ankunft in Raqqa. Die Schmuggler werden ihren Job annehmen. Danke, dass sie ihre Tochter vergessen haben. Dies ist auch deine Enkelin mit ihnen. Das ist in etwa 2 Zärtlichkeit. Weil sie nicht erwarten, sie zahlen $4,000 bei jedem für jede Person. Ich verstehe ihre Antworten nicht. Was kostet es bis Raqqa? Jeder ist $5,000. Wie viel wirst du schicken? Es wird ein Büro nach Raqqa in Deutschland geschickt. $5,000 für 3 Personen? Nein, das ist unmöglich. Deine Tochter hat das nicht gesagt. Abgemacht ist 2.500 in Raqqa und 2.500 in der Türkei. Letzte Antwort? Wollen Sie Ihre Tochter oder nicht? Jetzt muss Geld geschickt werden. Oder in der Wüste verloren gehen. Wie viel? Wo ist meine Tochter jetzt? Wohin soll ich das Geld überweisen? $8,000. Sprechen Sie mit ihr, wenn das Geld in Raqqa ankommt, wird sie telefonisch mit ihr sprechen. Maximum ist das Ende des Tages. Nach 24 Stunden wird Svetik ihre Tochter fotografieren. Aber es wird schmerzhaft sein. Ich brauche einen Beweis dafür, dass meine Tochter in Raqqa ist. Wohin soll ich das Geld schicken? Wo ist meine Tochter? Dein Kind und dein Enkelkind sind in der Hand von irgendwelchen vollkommen durchgetreten und durchgeknallten und die sind zu allem fähig. Die können dir noch nicht mal mehr sagen, wo du das Geld hinschicken sollst. Und da soll man nicht verrückt werden. Und du bist dann einfach an einem Punkt, wo du dir sagst, ich kann nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann es auch nicht mehr irgendjemandem antun. Also das, was der IS irgendwie 4 Jahre nicht geschafft hat, ihn zu brechen, das haben diese Schleuser geschafft. Dann habe ich wirklich hinter Not. Weil es einfach nicht mehr ging. Die Nummer ist sperrt. Wissend, okay, das kann sehr, sehr gut bedeuten, dass meine Tochter und meine Enkelin jetzt tot sind. Und dann bist du einfach so weit, dass du sagst, ich gebe es auf, ich gebe mich auf, weil ich will, dass dieses Elend aufhört und wenn ich nicht mehr lebe, dann muss Leo vielleicht auch sterben, aber dann hat meine Familie Ruhe. Hallo Papa, ich bin's, Leo. Bist du da? Mir und Habiba geht's gut. Uns geht's gut, Khadija geht's auch gut. Wir sind gerade im Internetcafé. Wir sind immer noch zu Hause. Alles ist gut. Wir haben dort 4 Tage gesessen. Er ist nicht gekommen. Er hat immer gesagt, morgen. Und dann nach 4 Tagen haben wir gesagt, nee. Entweder sie hat wirklich gar nichts davon mitbekommen oder sie hat ihn einfach krass angelogen und wollte einfach nur Geld oder... Sie sagt, sie habe das alles nicht mitbekommen. Also diese ganze Erpressungsgeschichte habe sie nicht mitbekommen. Weiß ich nicht. Ich habe mir gedacht, es geht nicht noch schlimmer. Es geht tatsächlich immer noch schlimmer. Aber es ist nicht unmöglich, dass er tatsächlich involviert war. Ja. Leonora ist seit 3,5 Jahren weg. Sie ist inzwischen 18, hat eine 1-jährige Tochter und ist wieder schwanger. Sie lebt in der letzten umkämpften Enklave der CS. Und ihrem Vater in Breitenbach bleibt nichts, als zu warten. Von Leonora hört die Familie wochenlang nichts. Dann kommen wieder Sprachnachrichten. Die Sache ist, also erstens sind die Gegner ziemlich nah, die greifen an. Und zweitens, Habiba geht es ganz, ganz schlecht. Also wirklich seit Wochen, sie hat Wasser, Durchfall und jetzt sie ist sie wirklich am... Ich denke, also ihr Kilo ist wirklich am Ende, wenn sie noch weniger wiegt, dann... Gibt der kleinen Maus nur genug zu trinken. Das ist ganz wichtig. Ja, nehmt auch genug zu trinken mit. Und das ist ganz einfach nur eine Folge von Mangelernährung. Okay? Das ist nicht schlimm, das kriegen wir alles so dahin. Kapitel 5. Ende ohne Neuanfang. Mike, ständig in den vergangenen Jahren immer wieder kommen Nachrichten, wo du nicht weißt, stimmt das oder stimmt es nicht? Inwieweit lernt man damit umzugehen? Das kann ich dir zeigen, wie das ist. Das würde ich dir mal ganz kurz zeigen. Ich hoffe, das passt jetzt. Ja. Ja, warte. Ja, okay. Okay. Ja. So muss man sich das vorstellen. So fühlst du dich. So ist das in deinem Kopf. Ja, es ist ein Kinderspielzeug, aber so ungefähr fühlt sich das an. Und so geht das 24 Stunden, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Hallo Papa, ich bin's Leo. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir und Habiba und Maria geht's gut. Also, wir sind jetzt hier in dem letzten Dorf. Wir haben hier keine Zukunft, also da wir wirklich nichts haben und oft jetzt ohne Essen dastehen, haben wir uns entschieden, uns aufzugeben. Also ich muss wissen, was mit Nihat ist, wenn er sich jetzt aufgibt. Du musst mir unbedingt helfen, Papa, okay, dass wir ihm irgendwie helfen, dass er nach Deutschland ins Gefängnis kommen kann, bitte. Also er muss, also er ergibt sich mit uns, also ich, Hadija, Habiba und alle Kinder, wir kommen halt mit Nihat und ich will halt nach Deutschland, aber wir wollen halt auch den Nihat nach Deutschland kriegen. Wir wissen halt nicht, was seine Chancen sind, ob der abgeschoben werden kann oder nicht. Hallo Herr Mössing, ich bin der Mann von Ihrer Tochter, von Leonora. Hallo, wir versuchen seit langem rauszukommen, aber es ist nicht so einfach, wir werden beobachtet auch. Und versuchen Sie bitte alles, was Sie können, uns zu helfen. Und sagen Sie der Regierung auch, ich bin bereit, alles, was ich habe, zu geben und so weiter. Und dann ist zu verstehen schon, was ich meine. Und bitte reden Sie mir niemand darüber, dass diese Nachricht nicht rauskommt. Wenn diese Nachricht hier ankommt bei uns, dass wir versuchen rauszugehen, Sie wissen schon, ja, vielleicht werden wir hier getötet. Okay, ich helfe euch. Wichtig ist, dass ihr immer die Wahrheit sagt und mich nicht anlügt. Es wäre gut, wenn ich weiß, wo ihr seid. Die deutschen Behörden sind informiert. Ja, deine Eltern sind informiert. Die haben sich natürlich wahnsinnig gefreut. Ganz viele Grüße und sie kümmern sich um dich. Ja, und auch um deine Frauen und deine Kinder. Und auf einmal kommt ja der Gleiche, der wirklich 4 Jahre versucht hat, das Leben zu versauen. Und macht mi. Im ersten Moment denkst du dir so, was ist denn das jetzt so davon? Und dann irgendwann macht's Klick und dann sagst du dir, ey, den geht gerade so der Arsch auf Grundeis. Und dann denkst du dir so, ja. Meine Beklemmung darüber, dass Mike in so einem Moment so eine Art Schadenfreude empfindet, lässt schnell nach. Besonders nachdem ich die anderen Audionachrichten von Mike höre. Also wir kommen nicht drum herum, ihr müsst euch ergeben. Und wenn ihr doch Waffen haben solltet, um auf dem Weg zur Gefangennahme euch an mir abzusichern, legt die ganz offen ab, dass sie das sehen. Bewegt euch nicht, zappelt nicht, macht genau das, was die sagen. Ja? Keine Faxen machen beim Verhaften. Bitte reden Sie mit der Regierung. Ich bin bereit, wie gesagt, alles zu machen. Ich war nie kämpfen, ich war, habe nicht jemanden getötet, gar nichts. Bitte versuchen Sie alles zu helfen. Ich bin für alles bereit, meine Strafe in Deutschland abzusitzen. Bitte gucken Sie, ich bin Deutscher, wissen Sie. Und gucken Sie, dass Sie versuchen, irgendetwas zu machen, weil DGK ist auch nicht einfach. Und Sie wissen, ich kann dort nicht auch lange bleiben, ich bin herzkrank. Ihr werdet, wenn das alles gut läuft, nach Hasseke gebracht. Dort werdet ihr getrennt, Männer für sich, Frauen und Kinder für sich. Wieder so ein Moment, in dem Mike nichts bleibt, als abzuwarten. Er hat alles getan, was er konnte. Wie in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren versucht Mike weiterzumachen mit dem normalen Leben. Und dazu gehört auch, dass er als Bäcker früh ins Bett geht. Und so verschläft er die wohl wichtigste Nachricht seit Leonoras Weggang 2015. Hallo Papa, ich bin's, Leo. Ich wollte mich nur kurz melden. Einer von den Leuten hier hat mir sein Handy ausgeliehen. Ich wollte dir sagen, dass ich gestern aus dem IS raus bin. Nihat wurde von den Amerikanern genommen. Schon, also die bringen den woanders hin. Wir wissen nicht, wir sind schon getrennt. Ich kann eure Aufmerksamkeit bitten. Haut auf. Die Damen, mal ganz kurz zuhören. Die Damen zuhören. So. Wir sind noch nicht ganz vollzählig, aber trotzdem möchte ich gerne mal ein paar Worte zu euch sagen. Ihr wisst alle, warum wir heute hier sind oder könnt es euch vielleicht auch denken. Ich kann es heute offiziell machen, ich bin zweifacher Opa. Deswegen manchmal so Aussetzer denkt, der spricht nicht, er hört es nicht. Ja? Ja, das Zweite ist, Leo ist in Sicherheit. Wunderbar. Also sie ist zumindest aus der unmittelbaren Todeszone raus. Es hätte ja auch gut sein können, dass sie sagen, also wisst ihr, ja, das funktioniert so nicht. Mit so Terrorerdern wollen wir nichts zu tun haben und hätten uns einfach geschnitten. Dieses Interview führen Britta und Volkmar kurz nachdem Leonora und ihre Kinder raus sind aus der letzten IS-Enklave. Sie alle werden ins Flüchtlingslager Al-Haul gebracht. Eine Zeltstadt, in der 70.000 Menschen leben, die vor dem IS-Terror flüchten mussten. Dort leben aber auch IS-Anhänger, die von den Kurden gefangen wurden. Leonora, ihre Kinder und die Zweitfrau von Martin Lemke, Khadija, kommen in den abgetrennten Teil für ausländische IS-Anhänger. Sie gibt den vielen Journalisten, die sich für sie interessieren, bereitwillig Interviews, immer wieder, auch Ende Februar 2019 für stern.de. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Während Leonora das erste Kapitel des Korans rezitiert, blickt sie gerade in die Kamera. Ihr Gesicht ist komplett verschleiert, nur ihre braunen Augen sind zu sehen. Bevor sie die Sure singt, spricht sie über ihre Anwerbung, ihren Fluchtversuch, damals nach einem halben Jahr Raqqa, über ihren Mann, der niemanden getötet haben soll, und über das, was sie am meisten vermisst hat. An Essen? Naja, deutsches Essen halt. So, und solche Fastfood-Ketten wie McDonald's und selbstgemachtes deutsches Hausessen einfach. Keine Ahnung, Kartoffelklöße. Richtig typisch deutsch, ostdeutsch, so wie wir es zu Hause essen. Auf Leonoras Schoß sitzt die kleine Habiba, ihre erste Tochter. Ich habe jetzt abgeschlossen mit Extremismus und Terrorismus und Dschihad. Damit bin ich absolut fertig und weit. Aber ich bin trotzdem noch Muslima. Ja, nee, der Islam ist meine Religion. Wer jetzt kein Muslim ist und sich mit der Sache auch nie beschäftigt hat oder nur halb beschäftigt hat, sieht es ganz einfach so aus. Voll verschleiert. Singt islamische Lieder, obwohl es eigentlich kein Lied ist. Hat also A, nichts verstanden, B, gehört nicht hierher und C, ist gefährlich. Und das ist halt das Problem, das wir haben. Mike erzählt, dass viele aus dem Dorf ihn gefragt haben, wie es weitergeht mit seiner Tochter. Das kippte dann schlagartig mit diesem Stern-TV-Interview, wo es halt Feuer verschleiert, Koranverse singt. Und wirklich, wirklich gute Freunde mir gesagt haben, Also wenn sie jetzt nicht zurückkommt, das ist jetzt nicht so schlimm, ne? Endlich bietet sich die Gelegenheit, Leonora selbst zu fragen. Britta und Volkmar fahren, zusammen mit ihrem Kollegen Amir Moussaoui, im Frühjahr 2019 nach Syrien. Hallo, ich bin Volkmar. Ah, Volkmar. Dein Papa hat mich angekündigt. Ah, das ist schön. Ja. Hallo, Habiba. Sie hat gerade Chips gekriegt. Chips gekriegt? Nicht. Und jetzt hat sie einen roten Mund. Aber was hat dir denn in Deutschland gefehlt? Also war es dieses große Familienleben, alle sitzen an einem Tisch, es gibt eine klare Struktur, Mama ist immer zu Hause im Kopf. Nee, das nicht unbedingt, weil meine Familie habe ich so geliebt, wie sie war. Also ich habe eigentlich eine gute Familie, die stand doch immer zu mir und das war nicht das Problem, auch bis jetzt. Ich wollte einen muslimischen Ehemann. Also meine Familie sollte ruhig seine Familie können so bleiben, wie sie wollen. Ich wollte die gar nicht zum Islam zwingen. Es hat mich nicht gestört, dass die jetzt nicht beten oder so. Was mich gestört hat, war halt, ja, ich war nicht mutig genug, um das wirklich durchzuziehen, in meine Schule, meine Klasse reinzugehen mit Kopftuch und so. Auch über die Sklavin, die Martin Lemke gekauft hatte, spricht Volkmar mit Leonora. Sie wurde gekauft von Martin, um Handel zu machen. Wir hatten immer Geldprobleme, das weißt du dann auch. Also Martin hat sie gekauft, um mit ihr Geld zu verdienen? Nur um mit ihr Geld zu verdienen. Er hat gesagt, peppelt sie auf, pflegt ihr, lasst sie duschen, gibt den Kindern Essen, Läuse-Shampoo. Ja, macht irgendwas mit ihr, dass sie ein bisschen aufpeppert und Wert kriegt. Leonora spricht in dem anderthalbstündigen Interview darüber, wie sie im Netz angeworben wurde, wie sie nach Raqqa kam, über ihren Fluchtversuch, über die anderen Frauen ihres Ehemanns Martin Lemke, die jesidische Sklavin, die er gekauft hatte. Und ich meine, Martin hat für den Geheimdienst gearbeitet, hat Menschen verhört, hat was weiß ich gemacht. Hast du auch mal für den Geheimdienst gearbeitet? Nein. Oder irgendwelche Informationen an deinen Mann weitergegeben? Mm-mm. Nie. Ich habe das auch mal gehört, dass ich im Internetcafé gesessen haben sollte und Leute spioniert habe. Es ist einfach nur, für mich ist es lächerlich. Alles klingt, als habe es wenig mit ihr zu tun. Ich will unbedingt nach Deutschland zurück zu meiner Familie. Schon lange. Und deine Beziehung zu Mike, wie ist die? Und wie stellst du dir die Zukunft vor? Ja, mein Papa will ich auf jeden Fall immer mit ihm sein. Und ich will gehe nie wieder von ihm. Ich habe gemerkt, dass er mir der liebste Mensch ist in diesem Leben. Und Martin? Ich habe gehört, er wird nach Deutschland kommen und Gericht und ich werde gegen ihn aussagen müssen. Oder gegen ihn aussagen. Ja, und dann gucke ich werde mit ihm reden erstmal. Bevor ich mit irgendjemandem rede, werde ich mit ihm reden, was er denkt über die Ehe. Die Ehe noch islamisch gültig ist oder nicht, das muss ich dann mit ihm persönlich klären. Hat das geklappt? Ja, natürlich. Ja. Sie sagen mir das, dass ich ruhig bin oder? Moment. Nein, warum soll ich Sie anlügen? Ich bin auch ein Mensch. Ich lüge Sie nicht an. Ich habe dieses gesamte Gespräch keine Sekunde angelogen. Ich bin kein Terrorist, wie manche von mir denken. Okay. Martin Lemke, Leonoras Mann. Er soll einer der gefährlichsten deutschen IS-Anhänger sein. Britta und Volkmar gelingt es, auch ihn zu interviewen. Er sitzt in kurdischer Gefangenschaft. Martin Lemkes größte Angst, so erzählt es Volkmar, sei die Auslieferung an den Irak. Dort droht Lemke als IS-Funktionär die Todesstrafe. Er sei in den IS gelockt worden, habe nichts als ein islamisches Leben gesucht, seine Rolle werde überbewertet, er habe weder gekämpft, noch gefoltert, noch getötet, sei für den islamischen Staat eher unbedeutend gewesen. Der Kauf der jesidischen Sklaven war laut Martin Lemke geradezu ein humanitärer Akt. Sie war eine ältere Frau, zwei Kinder, und sie war gesundheitlich in sehr schlechten Zustand. Wir haben ihr geholfen. Ich habe auch mit ihr nie geredet. Ich habe sie nach Hause gebracht. Wir haben ihr ärztliche Versorgung gegeben. Wir haben ihr Essen, Kleidung, alles zum neuen Kind. Und sie war nur mit meiner Frau zu Hause. Und im Islam, es ist ein sehr großer Lohn. Wenn du einen Sklaven gut behandelst, ein Sklaven hat Recht. Sie wollten Geld verdienen mit ihr, oder? Günstig kaufen, ein bisschen aufpäppeln und dann teuer verkaufen? Na, gucken Sie, wenn Sie mich provozieren möchten, nein, das ist nicht schlimm. Nicht. Noch sitzen Leonora und ihre zwei Kinder, Habiba und Maria, im syrischen Flüchtlingslager Al-Haul. Die Bundesregierung hat sich noch nicht entschieden, wie sie mit deutschen IS-Anhängern wie Leonora Messing und ihren Kindern umgehen will. Es sind wohl 100 Erwachsene und 200 bis 300 deutsche Kinder in Camps in Syrien und im Irak. Es gibt bereits Gerichtsentscheidungen, die darauf dringen, dass die Bundesregierung besonders schutzwürdige Kinder aus den Flüchtlingslagern in Syrien holt. Wann Leonora und ihre Kinder zurück nach Deutschland kommen, ist unklar. Offen ist auch, ob Leonora dann ins Gefängnis muss, weil sie einer terroristischen Vereinigung angehört hat. Ich wünsche mir, dass wir sie nochmal treffen. Und wenn dieses Treffen stattfindet, wird es dann in Syrien sein, weil sie ja in diesem Lager noch sitzt. Oder wird sie vielleicht schon wieder in Deutschland sein? Und natürlich möchte sie unbedingt wieder treffen. Ich glaube, das ist etwas, was ja auch eine so große Spannung hat, einfach das weiter zu verfolgen. Diesen Rückkehrprozess, wie ist das für die Kinder, das zu beobachten und zu gucken, wie die Familie damit umgeht, wie Sicherheitsbehörden mit dem ganzen Thema Leonora und Ehemann und so weiter umgehen. Das ist etwas, was natürlich noch wahnsinnig spannend ist. In der Geschichte von Leonora und Mike gibt es auf viele Fragen keine Antworten. Kein Schwarz-Weiß, kein nur gut oder nur böse. Vieles scheint irgendwie unvereinbar. Doch Mike Messing bringt es zusammen, immer wieder. Selbst in Momenten größter Wut hört er nicht auf, um seine Tochter Leonora zu kämpfen. Hallo, mein liebes Kind. Eigentlich wollte ich dir ja jetzt mal so eine richtige Ansage machen. Auch meine richtige. Aber wahrscheinlich bist du einfach auch viel zu überfordert von den Ereignissen der letzten Wochen und Monate. Deswegen spare ich mir das. Ich möchte bitte, dass du mir jetzt ganz genau zuhörst. Ich werde kein, ich betone das nochmal, kein Geld schicken. Das bisschen Geld, was wir noch haben, werden wir brauchen, damit du und deine Kinder, wenn ihr dann wieder hier seid, einen halbwegs normalen Start in das Leben zurückkriegt. Ich möchte bitte, und ich möchte dich wirklich darum bitten, ich kann es auch verlangen, aber am Ende, du bist 19 Jahre alt, du kannst tun und lassen, was du willst, dass du aufhörst, Interviews zu geben. Das ist wirklich wichtig. Wir hier in Deutschland haben massive Probleme, weil wir sind die Eltern, die Großeltern und die Familie einer Terroristin. So sehen das die Leute. Du hast nicht nur uns das Herz gebrochen, in dem du weggegangen bist. Ich habe die Fotos von dir gesehen, ich habe die Videos gesehen. Du siehst aus wie eine 80-Jährige. Und das tut mir so weh. Das tut mir so weh, Leo. Das tut mir so weh, weil du bist mein Kind. Du bist unser Kind und ich habe dich wahnsinnig lieb. Aber wenn du jetzt nicht gerade gehst, wenn du nicht das machst, was wir da sagen, dann lassen wir dich fallen. Glaub's mir, weil wir einfach keine Kraft mehr haben. Wir haben 4 Jahre lang gekämpft. 4 Jahre lang gekämpft. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich dir das jetzt mal so knallhart sagen muss. Aber du musst endlich wach werden. Du musst wach werden und begreifen, was hier los ist und was du gemacht hast. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und das alte Leben, das du zurück willst, gibt es nicht mehr. Es ist vorbei. Verstehst du mich? Wir haben dich wahnsinnig lieb und ich freue mich unglaublich auf meine beiden Enkelkinder. Wirklich. Aber was liegt an dir? Es liegt jetzt zu 100% an dir, Leo. Wir lieben dich, wir freuen uns auf dich, wir werden dir helfen, aber nur, wenn du dir helfen lässt. Mach's gut, Kleine, und melde dich, ja? Leonora. Feature von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volkmar Kabisch. Mitarbeit Amir Moussaoui. Es sprachen Maria Magdalena Wazinska, Achim Buch, Toini Runke, Julian Greis, Anna-Maria Kuritsova und Lena Gürtler. Technische Realisation Christian Alpen, Joachim Henning, Angelika Körber und Alisa Wisotzki. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Thilo Guschas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019.